doctrine, fornications, murders, thieves, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride. You see them there. Mm-hmm. Said they are coming from the heart, not from outside. Mm-hmm. Amen. Foolishness. All these evil things come from within and defy the man. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Und wir sehen, dass all diese bösen Dinge von innen herauskommen und die Menschen verunreinigen. Mm-hmm. Et verset 21 nous montre que tout dans l'extérieur, ça vient toujours de l'intérieur. Et puis Jésus-Christ nous donne toujours des exemples ici, comme par exemple les vols, ou bien la fraude, mais la méchanceté, ou bien les adultères. Donc tout ça, ça vient toujours de ton cœur et pas de l'extérieur. Amen. And that's why to have peace, to have joy, to have rest, to have everything of Christ, they all come from inside. Amen. If you go to Isaiah 26. Mm-hmm. Wir lesen Jesaja 26 und sehen, dass halt auch der Frieden und die Freude, all diese Dinge von Christus, ebenfalls auch von Inneren kommen. Et ça montre aussi que la paix, la joie et oui, ça vient toujours aussi de l'intérieur de ton cœur. C'est ça pourquoi on va lire maintenant Isaïe 26. 26. Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. Verse 3. Isaïe 26, verset 3. Isaïe 26, verset 3. Can see how to have peace, how to have joy. Wir sehen, wie how to rest in the Lord. Wie Frieden und Freude inside. Und auch Ruhe in Christus haben. Und es kommt von innen. Et dans verset 3, on peut voir comment on peut avoir la paix de Jésus-Christ, parce que cette paix, ça vient toujours de l'intérieur. It said that we keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Because he trusted in thee. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Your soul is the part of you that will always take decision if your spirit is safe. Deine Seele ist der Teil, der Entscheidungen treffen wird, wenn dein Geist errettet ist. Donc, si ton esprit est sauvé, ça signifie que ton âme est le parti qui va prendre les décisions. Your renewed soul will always work against you. Deine erneuerte Seele wird unerneuerte Seele wird immer gegen dich arbeiten. Ton âme qui n'est pas renouvelée, c'est va toujours travailler contre toi. Your renewed soul will always choose death. Denn deine unerneuerte Seele wird sich immer für den Tod entscheiden. Parce que ton âme qui n'est pas renouvelée va toujours choisir la mort. Remember Deuteronomy 30. Erinnert euch an 5. Mose 30. Rappelez-vous à Deutéronome 30. So you choose life or death. Mm-hmm. Entscheide dich fürs Leben oder für den Tod. Choisis la mort ou la vie. Blessing or curses. Für den Segen oder für den Fluch. Choisis la bénédiction ou la maladie. You can see there are only two. Und wir sehen, es gibt nur zwei Optionen. Es gibt keine dritte. I love that. No, because some want to have number three. Denn viele wollen noch eine dritte Option haben. Il y a seulement deux côtés, soit la lumière ou le ténèbre, soit la bénédiction ou la malédiction, soit la vie ou la mort. Il n'y a pas une troisième partie. Praise the Lord. Alleluia. Look at it from verse 19 of Deuteronomy 5. Mose 30, vers 19. Deuteronome 30, vers 19. Amen. I call heaven and earth to record this day against you. Not against other people, but you. Salvation is personal. Amen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Nicht gegen irgendjemand anderen, sondern gegen euch, weil die Errettung persönlich ist. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc, c'est pour nous et pas pour les autres gens. That I have set before you life and death. Praise the Lord. Amen. Blessing and cursing. Therefore, choose life. He advises us. He advises us to choose life, to choose him. He is our life, Christ. Er hat uns beide Optionen hingelegt, aber er rät uns für das Leben zu entscheiden, denn Christus ist unser Leben. Parce qu'il nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et puis il nous conseille de choisir la vie qui est le Christ. Now disobey him means you choose curses. ihn zu missachten bedeutet, dass du dich für den Fluch entscheidest. Et quand tu désobéis le Christ, ça signifie que tu choisis la malédiction. You disobey him means you choose death. Und ihm nicht zu gehorchen bedeutet, dass du dich für den Tod entscheidest. Et de désobéir à Jésus-Christ, ça signifie que tu choisis la mort. Yes, he is talking about your soul. Hier geht es auch um deine Seele. Ici, il s'agit de ton âme. Your soul is the part of you that takes decision. Denn deine Seele ist der Teil von dir, der die Entscheidungen trifft. Parce que ton âme est le part qui prend des décisions. Praise the Lord. Alléluia. Amen. He said, therefore, choose life. So erwähle. I advise you to choose life. Er rät uns, das Leben zu wählen. C'est ça pourquoi il nous conseille choisir la vie afin que tu vives. Praise the Lord. Amen. Every day, every minute, every second, you are going to be taking decision. Jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Chaque jour, chaque minute et chaque seconde, tu vas prendre une décision. And that decision means life or death. Und jede Entscheidung bedeutet entweder Tod oder Leben. Et chaque décision, c'est soit la vie ou la mort. It means blessing or cursing. Es bedeutet Segen oder Fluch. Soit c'est la bénédiction ou c'est la malédiction. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. You know, for those that know how to cry. Wie diejenigen, die genau wissen, wie man weint. You know, a lot, no, some know how to cry. Denn viele sind sehr gut darin, zu weinen. Also sind sehr nah am Wasser gebaut. Und mit diesen Tränen verblenden sie sich sogar selbst. Et même avec leurs larmes. Oui, avec leurs larmes. And Satan loved that tears. Et même avec leurs larmes, sont capables à décevrer même eux-mêmes. Et puis le diable aime aussi leurs larmes. Und der Teufel liebt diese Tränen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. To choose Christ, the whole world have to pray for you to choose Christ. The hardy heart. You can see how your heart is so hardened. The whole world will speak to you. The whole world have to pray for you upon all. Damit du dich für Christus entscheiden kannst, muss jeder für dich einmal beten, muss die ganze Welt gefühlt für dich beten. Jeder muss einmal mit dir sprechen, weil dein Herz einfach so verhärtet ist, dass man gefühlt die ganze Welt einmal zusammentrommeln muss, damit du dich einmal für Christus entscheiden kannst, weil dein Herz einfach so verhärtet ist. Et pour oui toi qui pour que toi tu choisis Jésus-Christ, tout le monde doit prier pour toi, tous les enfants de Dieu doivent toujours prier pour toi, doivent toujours prier pour toi, mais le problème est que tu as vraiment encore endurci, que tu n'as pas choisi Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. God walks by principles and not by sentiment. Der Herr arbeitet anhand seiner Prinzipien und nicht nach Sentimentalitäten. Et à l'Éternel, il ne travaille pas à travers les sentiments, mais à travers ses principes. Christ does not walk by who cry and who cry most. In Christus arbeitet nicht anhand dessen, wer als am lautesten weint und wer am längsten schreit. Et Dieu ne marche pas selon les gens qui pleurent beaucoup ou bien qui crient beaucoup. Amen. You are crying and you are choosing Satan. Du weinst und weinst und entscheidest dich am Ende dennoch für den Teufel. Tu pleures et tu pleures, mais à la fin tu choisis même le diable. You know, Jesus cried, but he still chose his father. Jesus hat auch geweint und ihm flossen auch die Tränen, aber er hat sich für seinen Vater entschieden. Même Jésus-Christ, il a aussi pleuré, mais il a toujours choisi son père. Amen. Your sharing tears cannot save you. Dass dir Tränen fließen, wird dich nicht erretten können. Et le fait que tu pleures, ça va pas te sauver à la fin. You know, this world, they don't want to see somebody sharing tears. And that's why they blame God for everything. When somebody is crying, then they say, oh, you can see God does not have pity. They don't know that God does, you know, cry, he does not walk by sentiment, but he has his own principles. Und in dieser Welt reagiert sofort, wenn irgendjemand zu Tränen kommt oder wenn irgendjemand weint. Weil wenn man sieht, dass in der Welt Leute weinen oder irgendjemand weint, dann ist man direkt gewillt, darin den Finger zu zeigen und sagen, okay, Gott, wo ist er denn? Warum ist die Person am Weinen? Warum ist die Person so traurig? Aber der Herr arbeitet nicht anhand dessen, wer weint und wie traurig eine Person ist. Er arbeitet nach seinen Prinzipien. Et on doit savoir que le monde, il n'aime pas aussi voir les gens pleurer, parce que dès que quelqu'un pleure, il dit, tu vois, Jésus-Christ n'est pas là pour l'homme, et pourquoi cette personne souffre comme ça. On doit savoir que Dieu ne marche pas selon les sentiments, mais il marche selon ses propres principes. You can see all the places that Jesus cried. He did not cry to reject his father. Amen. He cried. Yeah, we will go to maybe one or two places. Amen. Later, he cried, but for him, that tears was to also choose his father, yeah. Not to reject him. Und wir können in der Bibel die Stellen sehen, wo Jesus geweint hat, und an den Stellen, wo ihm die Tränen geflossen sind. Und er hat tatsächlich geweint, aber am Ende des Tages waren diese Tränen nicht, um sich gegen seinen Vater abzulehnen, sondern er hat geweint, und selbst diese Tränen waren immer noch zugunsten seines Vaters, weil er sich immer für seinen Vater entschieden hat. Et il y a même des passages dans la Bible qui montrent que même Jésus-Christ l'a pleuré, mais n'avait pas pleuré pour qu'il abandonne à la fin son père, mais il a pleuré, oui, mais après il a toujours choisi Jésus-Christ. I've seen people here cry, but they cry after. For them, it's all about choosing evil. Und auch ich habe Leute hier in dieser Gemeinde schon weinen gesehen. Und sie weinen und weinen, aber bei ihren Tränen geht es darum, sich für das Fleisch, für das Böse zu entscheiden. Et dans cette église, j'ai vu beaucoup de gens pleurer, mais à la fin, ils ont toujours choisi, le mauvais. Your sharing tears cannot save you. It is choosing Christ that is your salvation. Deine Tränen können dich nicht erretten. Es geht darum, sich für Christus zu entscheiden. Nur das kann dich erretten. Tes larmes ne peuvent pas te sauver. C'est seulement quand tu choisis Jésus-Christ que ça peut te sauver. Beware of your decision. Nimm dich in Acht vor deinen Entscheidungen. Et fais attention de tes décisions. Remember, Adam took decision. Just one decision to disobey God. And that decision was just too much. Erinnere dich an Adam, der eine Entscheidung getroffen hat gegen Christus. Und diese eine Entscheidung war eine fatale und große Entscheidung, die er getroffen hat. Et rappelle-toi aussi à Adam, quand il a désobéi à Dieu, c'était seulement une décision, mais on peut voir les résultats jusqu'aujourd'hui. He disobeyed heaven. Er hat den Himmel missachtet. Il a désobéi les cieux. And we can see the result everywhere today. Und wir können heute das After years upon years upon years. Wir können heute das Ergebnis von Adams Entscheidung überall sehen, nach so vielen Jahren. Et on peut voir la décision d'Adam partout dans ce monde après des années qui sont passées. Praise the Lord. Hallelujah. The result of just one man's disobedience is still going on today. Das Ergebnis der Missachtung eines Mannes wird immer noch bis heute fortgeführt. Romans 5. Et la désobéissance d'une seule personne, on peut le sentir jusqu'aujourd'hui. On va lire Romains 5. Wir lesen Römer 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Romans 5. From verse 12. Romains 5, verse 12. Romains 5, verset 12. It says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and died by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Praise the Lord. Hallelujah. The result of just one person mistake. Das Ergebnis des Fehlers eines Mannes. Donc, le péché d'un seul homme. Verse 13. 13. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Amen. Absent of law, there is no sin. That's what he's saying. Amen. In Vers 13 lesen wir, dass ohne dem Gesetz gibt es keine Sünde. Donc verset 13 dit que sans la loi, il n'y a pas de péché. And that's why if you do not hear his word, then you disobey. He said, forgive them for they know not. If you know, you heard it, you know. And you disobey, you just choose to disobey. Deswegen, wenn du das Wort und die Wahrheit nicht hörst, dann gehorchst du nicht oder du widersagst der Wahrheit, weil du sie halt nicht gehört hast, also sie nicht kennst. Aber wenn du gehört hast und dennoch dich gegen die Wahrheit entscheidest, dennoch nicht gehorchst und missachtest, dann hast du in dem Moment eine Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung gegen die Wahrheit und die Entscheidung, sich der Wahrheit zu widersagen. Et encore dans verset 13, on a écrit que le péché est venu dans ce monde à travers la loi, et pas seulement la loi comme telle, mais aussi surtout la parole de Dieu, tout ce que Dieu te révèle. Ça signifie que si Dieu te parle à travers le message, ou même à travers ce que tu lis dans la Bible, tu n'as plus une excuse de faire ce que tu veux, parce que tu as vraiment, oui, tu as eu déjà une révélation, et c'est là où, c'est quand tu désobéis à la voix du Saint-Esprit, c'est là où tu as maintenant le péché à ton part. Praise the Lord. Amen. Verse 14, it said, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Verse 15, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift of grace, the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, had abounded unto many. Verse 16, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Verse 17. He said, for if by one man's offense death reigned, by one, much more they which receive abundance of grace of the gift of righteousness shall reign by life by one Christ Jesus. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Praise the Lord. Hallelujah. It is believing Christ and obeying his voice. That's all he's talking about. That's how you make righteous. Wir lesen hier, dass es darum geht, Christus zu glauben, ihm zu gehorchen, und dadurch wird man gerecht gesprochen. Donc, verset 12 jusqu'à 19 nous montre qu'il s'agit seulement de croire et d'obéir à Jésus-Christ, et c'est comme ça on devient juste. Amen. Amen. You know, here we just read, this very place is telling us to beware of our decision. Mm-hmm. Und auch hier, was wir gelesen haben, zeigt uns, dass wir uns in Acht nehmen sollten vor unseren Entscheidungen. Et Romains 5 nous montre aussi qu'on doit faire attention de nos décisions. He's telling us that our decision will not end with us. Denn es zeigt uns, dass unsere Entscheidungen nicht bei uns enden werden. Et ça generation nous montre effect. Que nos décisions ne restent pas seulement avec nous ou bien chez nous. Amen. It is from generation to generation. Denn die Entscheidung, die wir treffen, hat auch einen Effekt von der Generation danach und danach und danach. Parce que tes décisions ont toujours des effets pour toutes les générations qui te suivent. If you remember Deuteronomy 30 again, it says, choose for you and your seed. Mm-hmm. You never choose for you alone. Wenn wir uns nochmal an 5. Mose 30 erinnern, dann sehen wir, dass da steht, dass du dich für dich entscheidest und deinen Samen. Das heißt, du entscheidest nicht nur für dich selbst. Et encore, Deutéronome 30 nous montre que tu ne prends pas tes décisions pour toi-même, mais c'est toujours pour toi et tes descendants. He said, choose for you and your so-called seeds that you are pretending to love. You never love them. But yourself alone. Mm. Du sollst dich entscheiden. If you really love them, choose Christ for them. Du sollst dich entscheiden für dich und für deine Nachkommen, für deinen Samen, von denen du behauptest, dass du sie liebst. Und wenn du sie wirklich wahrhaftig liebst, dann entscheidest du dich für Christus. Wenn es dir aber nur um dich geht und wenn du sie nicht liebst, dann wirst du dich für das Fleisch und für dein Selbst entscheiden. Et tu choisis la vérité ou bien la vie pour toi et pour tes descendants que tu prétends à aimer. Pourquoi tu dis prétendre? C'est parce que tu choisis toujours la mort et parce que tu aimes toi-même et tu ne choisis pas la vie pour eux. Mais quand tu choisis maintenant la vie, c'est là où tu les aimes vraiment avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. I was once there. I thank the Lord that he saved me. Amen. Und auch ich war eins in dieser bösartigen Position, aber ich danke dem Herrn, dass er mich gerettet hat. Moi-même, j'ai été dans cette position mauvaise, mais je remercie l'Éternel qui m'a sauvé. Amen. Again, Deuteronomy 30, he advises us to choose him, to choose Christ. In 5. Mose 30 rät uns der Herr, dass wir uns für das Leben, für Christus entscheiden sollen. Et dans Deuteronome 30, Jésus-Christ nous conseille de choisir la vie. To choose life means to choose Christ. Sich für das Leben zu entscheiden bedeutet, sich für Christus zu entscheiden. De choisir la vie, ça signifie de choisir Jésus-Christ. Colossians 3 said, Christ is our life. Und in Kolosser 3 lesen wir, dass Christus unser Leben ist. Et dans Colossiens 3, on dit que le Christ est notre vie. The Holy Spirit is Christ's Spirit. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. That he is a spirit does not mean he's not a person. Und die Tatsache, dass er als Geist bezeichnet wird, bedeutet nicht, dass er keine Person ist. Et le fait qu'il est appelé un esprit, ça signifie pas qu'il n'est pas le fait qu'il est il est appelé un esprit, ça signifie pas qu'il est pas une personne. Amen. That he is a spirit does not mean he's a wind. Dass er als Geist bezeichnet wird, bedeutet nicht, dass er der Wind ist. Parce qu'il est un esprit, ça signifie pas qu'il est le vent. Amen. It is good we know who the Holy Spirit is. Es ist gut, dass wir wissen, wer der Heilige Geist tatsächlich ist. C'est bon de savoir qui le Saint-Esprit vraiment, qui le Saint-Esprit est. Jesus introduced him to us. Denn Jesus hat ihn uns vorgestellt. Parce que Jésus-Christ a introduit le Saint-Esprit à nous. Amen. And Jesus said he is a person. Und Jesus sagt, der Heilige Geist ist eine Person. Et Jésus nous dit que le Saint-Esprit est un esprit. He is a person and not the wind. Une personne. Er ist eine Person und kein Wind. Il est une personne et pas un vent. Amen. It's not a wind that blows to and fro. Amen. Es ist kein Wind, der it's a person. It's like you. Er ist eine Person, so wie du und ich. Et le Saint-Esprit est pas un vent qui souffle n'importe comment, mais il est une personne comme toi et moi. If you are not a wind, the Holy Spirit is not a wind. Wenn du kein Wind ist, dann ist auch der Heilige Geist kein Wind. Si toi tu n'es pas un vent, là, ça signifie le Saint-Esprit n'est pas aussi un vent. Jesus talked about the Holy Spirit and even described him. Jesus spricht über den Heiligen Geist und beschreibt ihn sogar. Et Jésus-Christ parle du Saint-Esprit et il décrit, non? Il a même présenté ou He described him, he described him and his work. Amen. Er beschreibt den Heiligen Geist und die Arbeit des Heiligen Geistes. Il écrit le Saint-Esprit, il décrit le Saint-Esprit et le travail du Saint-Esprit. And his personality. Und auch seine Persönlichkeit. Et sa personnalité. And that as a father that the Holy Spirit has feelings. Und der Heilige Geist hat ebenfalls Gefühle. Et même le Saint-Esprit a aussi des sentiments. He can be hot. Hot. For somebody to hurt you. Er kann verletzt werden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You can see it's a person. Und wir sehen und erkennen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Il est une personne. He can be grieved. Er kann betrübt werden. Il peut être triste. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He can also teach you. Und er kann dich and guide you. Und dich leiten. Il peut aussi t'éduquer ou bien te montrer des choses et te guider. He can rebuke you. Er kann dich auch zurechtweisen. Il peut même te corriger. I convinced you. Er kann dich auch überzeugen. Ou bien te convaincre. He is a person. Er ist eine Person. Il est une personne. Wind does not guide. Der Wind leitet nicht. Amen. Does not teach or convince or rebuke. Er kann weder jemandem was beibringen noch jemanden belehren oder verweigern. Le vent ne peut pas corriger, ne peut pas apprendre, ou bien ne peut pas The Holy Spirit lives on the inside of you and me. Der Heilige Geist lebt in deinem Inneren, wenn du errettet bist. Et le Saint-Esprit vit dans ton intérieur quand tu es sauvé. Amen. It's not a man outside, it's a man inside. Er ist keine Person außerhalb, sondern er ist eine Person innerhalb. Il n'est pas une personne qui vit à l'extérieur. John 14, please. Quickly go there. Wir lesen Johannes 14. On va lire Jean 14. Praise the Lord. John 14. John 14, verse 23, and then verse 17. Johannes 14, vers 23 und vers 17. And 17. Jean 14, verset 23, et après vers 17. And Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. You see that rejecting Christ's word means you love yourself and not him. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Das bedeutet, wenn du seinem Wort missachtest und ihm nicht gehorchst, dann liebst du Jesus gar nicht. Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc ça montre si tu n'obéis pas à Jésus-Christ, là tu n'aimes pas Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. Again, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. Then verse 17. Jetzt zu Vers 17. Maintenant, Vers 17. Praise the Lord. Alleluia. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwelleth with you. I shall be in you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Stop grieving him, the Holy Spirit. Hört auf, den Heiligen Geist zu betrüben. Et arrête d'entrister le Saint-Esprit. Amen. Amen. Stop grieving him with your thoughts. Hör auf, ihn durch deine Gedanken zu betrüben. Et arrête d'entrister le Saint-Esprit. Stop grieving him with your mind full of the flesh. Hört auf, den Heiligen Geist durch die Gedanken voll vom Fleisch zu betrüben. Et arrête d'affliger le Saint-Esprit à travers la chair. Stop grieving him with your heart full of your children, your husband, your wife. Hört auf, grieve the Holy Spirit. Hört auf, ihn zu betrüben, indem euer Herz voll ist von eurer fleischlichen Familie, eurem fleischlichen Ehemann, euren fleischlichen Kindern, denn dadurch macht ihr den Heiligen Geist traurig. Et arrête d'attrister le Saint-Esprit à travers ta famille charnelle, ta mari, ta femme, ta carrière ou bien oui, tes enfants. Amen. Amen. You grieve the Holy Spirit. Du betrübst den Heiligen Geist. Tu attristes le Saint-Esprit. Both in you and in us with your decision. Sowohl den Heiligen Geist in dir als auch den Heiligen Geist in deinen Geschwistern durch deine Entscheidungen. À travers tes décisions, tu attristes le Saint-Esprit. En moi et en toi. Amen. In us also mean in heaven. Mm-hmm. Amen. Und den Heiligen Geist innerhalb deiner Geschwister bedeutet auch im Himmelreich. Et le Saint-Esprit dans tes frères et sœurs, ça signifie aussi que tu attristes le ciel. Stop grieving the Holy Spirit in heaven. Hör auf, den Heiligen Geist im Himmel zu betrüben. Arrête d'attrister le Saint-Esprit aux cieux. Amen. In us also mean in heaven because we are of heaven. Und innerhalb der Geschwister bedeutet auch im Himmel, weil wir zum Himmelreich gehören. Et le Saint-Esprit en nous, ou bien les cieux, ça c'est les cieux aussi, parce que nous appartenons aussi aux cieux. Heaven reacts to whatever decision we take. Denn der Himmel reagiert zu den Entscheidungen, die wir treffen. Parce que le ciel réagit à toutes les décisions qu'on prend. Praise the Lord. Alleluia. Heaven reacts to whatever decision we take. So please choose Christ. Der Himmel Let heaven rejoice over your decision. Der Himmel hat eine Reaktion auf die Entscheidung, die du triffst. Und deswegen bitte entscheide dich für Christus. Lass zu, dass der Himmel sich erfreut durch die Entscheidung für Christus. Et le ciel se réjouit quand tu choisis Jésus-Christ. C'est ça pourquoi tu dois permettre que tes décisions soient toujours oui pour le Christ et pas pour la chair. Satan also rejoices over your decision. Denn der Satan erfreut sich auch durch deine Entscheidung, wenn du dich für ihn entscheidest. Just as the Lord is watching you, so also Satan is watching you. He wants to hear, he wants to know your decision. He wants to know who you choose, what is your choice. Denn genauso wie der Herr auf dich schaut, schaut auch der Satan auf dich und er schaut darauf, welche Entscheidung du triffst. Et la même façon comment Dieu oui t'observe, c'est la même façon comment le diable t'observe. Luke 5, Luke 15, please. Go to Luke 15. Tu as choisi oui la chair pour que se réjouit. On va lire Luke 15. On va lire Luke 15. Luke 15 verse 7. Lucas 15 verse 7. Luke 15 verse 7. He said, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which need no repentance. He is saying that heaven reacts to our repentance. Mm-hmm. Und wir lesen hier, dass der Himmel reagiert auf die Buße, die wir tun. Et verset 7 nous dit que le ciel réagit à notre repentance. Heaven sees, you know, heaven is always watching. Mm-hmm. Denn auch der Himmel schaut zu. Parce que même les cieux, il observe. If we will choose Christ in every decision. Ob wir uns für Christus in jeglicher Entscheidung entscheiden oder gegen Christus. Les cieux voient si tu choisis la chair ou le Christ ou pas. Amen. Will you choose Christ or will you reject him? Wirst du dich für Christus entscheiden oder wirst du ihm wieder sagen? Est-ce que tu vas choisir le Christ ou tu vas le Christ? Every day, every second, every minute, you are going to be taking decision. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde wirst du eine Entscheidung treffen. Parce que chaque jour, chaque minute, tu vas prendre une décision. If you chose Jesus yesterday, will you choose him today? Will you choose him tomorrow? What about next year? The year is coming to an end. It's at the corner. Will you keep on choosing him? Is that the decision you have made? Or for you, it doesn't matter. Amen. Wenn du dich gestern für Christus entschieden hast, wirst du auch morgen in der Lage dazu sein. Oder der Tag danach. Das Jahr neigt sich beispielsweise dem Ende. Wirst du auch am nächsten Jahr noch zu Christus halten? Oder wird das Fleisch nachgeben? Some are not even sure. Viele sind sich vielleicht nicht sicher, ob sie nächstes Jahr immer noch zu Christus sein und gehören werden oder nicht. Et si tu as choisi Jésus Christ hier, tu as choisi Jésus Christ aussi, même oui, le lendemain et puis pour toujours, et puis même l'année qui suit, parce que tu dois savoir que 2022 est maintenant presque fini, puis l'année prochaine, et oui, il arrive bientôt. Puis la question est, est-ce que tu vas être capable à choisir Jésus Christ même dans 2023? Il y a des gens qui sont quand même pas sûrs qu'ils vont être là dans 2023 pour le Christ. Non, Satan just need to press a button. Then everything is gone. Mm-hmm. You're trusting. Mm-hmm. You're shouting hallelujah is gone immediately. Mm-hmm. Vanished. Der Teufel braucht nur an der richtigen Stelle zu drücken und schon ist dein ganzes Vertrauen und deine ganze Zuversicht in Christus verloren. Und es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis du dich komplett gegen Christus stellst und dich für das Fleisch entscheidest. Et le diable, il te connaît vraiment parce qu'il sait qu'il doit seulement appuyer un bouton et puis tu, oui, ton alléluia ou bien le fait que tu te réjouis en Christ, ce n'est plus là, tu abandonnes le Christ. Amen. Amen. Heaven rejoices over our repentance. Amen. So also, he is sad if we refuse to repent. Der Himmel erfreut sich über die Buße, die wir tun und genauso ist der Himmel betrübt und traurig, wenn wir uns nicht für Christus entscheiden und nicht Buße tun. Les cieux se réjouissent quand tu te trompes, mais les cieux sont aussi tristes quand tu refuses de repentir. Amen. Stop grieving the Holy Spirit in us. Hör auf, den Heiligen Geist innerhalb deiner Geschwister zu betrüben. Arrête d'attrister le Saint-Esprit en nous. We know salvation is personal. Denn wir wissen, dass die Errettung persönlich ist. On sait que le salut est personnel. But any time you choose the flesh and reject the truth, our spirit grieve. Aber jedes Mal, wenn du dich für das Fleisch entscheidest und die Wahrheit gegen die Wahrheit entscheidest, dann ist unser Geist betrübt. Mais toujours quand tu choisis la chair, que tu prends la décision de désobéir, Dieu, notre esprit, est toujours triste. Praise the Lord. Alléluia. Your words and your decision grieve the Holy Spirit. Deine Entscheidungen gegen Christus betrüben den Heiligen Geist in uns. Die Decision contre le Christ, ça attriste le Saint-Esprit en nous. Amen. Vers 29 und 30. Ephesians 4. Wir lesen Epheser 4, 29 and 30. It says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Stop grieving. Stop grieving. Hört auf, den Heiligen Geist zu betrüben. Arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Through your soul, you grieve him a lot. Durch deine Seele betrübst du ihn sehr oft. Et à travers ton âme, tu attristes le Saint-Esprit vraiment beaucoup. Amen. You once were saved, you seal your spirit. But through your soul, you grieve him. Wenn du errettet bist, ist dein Geist durch den Heiligen Geist versiegelt, aber durch deine Seele bist du in der Lage, ihn dennoch zu betrüben. Et si tu es sauvé, ton esprit est scellé avec le Saint-Esprit, mais à travers ton âme, tu es toujours capable d'attrister le Saint-Esprit. Through your words, your thoughts, your decision, you grieve the Holy Spirit. Durch deine Worte, durch deine Gedanken, durch deine Entscheidungen betrübst du den Heiligen Geist. À travers tes paroles, tes pensées et tes décisions, tu attristes toujours le Saint-Esprit. Let heaven keep on rejoicing over your decision. Das so, dass der Himmel sich immer über deine Entscheidung erfreuen kann, dass du dich für Christus entscheidest. Second John, please. Permet que les cieux se réjouissent toujours de tes décisions. Praise the Lord. Wir lesen 2. Johannes. On va lire 2 Jean. Second John. Deuxième Jean. It's only one chapter. Amen. Amen. Verse 1 to 4. Vers 1-4. It's at the elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth. Praise the Lord. Mm. It's now you can see the love, what kind of love? Mm. Not evil love. Wir sehen hier die Liebe von Christus und nicht die Liebe dieser Welt. Et on voit l'amour du Christ et pas l'amour de ce monde. You see it here. That my sister, you know, God, my fleshly, that my, you know, God, the fleshly sister said, I once loved them with that evil love. Mm. Amen. I thank the Lord, it's no longer an evil love. Mm. I still love them, but with the love, I love in the truth. Mm. The love, God kind of love. Mm. Yeah, we keep on choosing Christ. Mm. I say no to the flesh. Und meine Schwester im Fleisch sagte mir nicht, dass ich sie damals früher geliebt habe. Und ich danke dem Herrn, dass ich sie nicht mehr mit dieser alten Liebe liebe, sondern ich liebe sie jetzt in Wahrheit, mit der Wahrheit von Christus. Mm-hmm. Et quand j'ai vu ma sœur Chanel en cours de route, elle m'a dit que oui, avant j'aimais la famille. Et j'étais toujours là pour la famille, mais j'ai remercié l'Éternel que maintenant je les aime avec l'amour et la vérité du Christ. Praise the Lord. Alléluia. You know, somebody, one of my children here, who asked me, said, how are we related, myself and my so-called sister? I said, we are the same mother, the same father. The same mother, the same father. And for years, I have not even seen her. She has not seen me. Why? Because she now knows that it's all about Christ for me. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to choose him, please. Amen. Und eines meiner Kinder hier in der Gemeinde hat mich gefragt, inwieweit ich mit meiner Schwester verwandt bin. Und ich habe geantwortet, dass wir dieselbe Mutter und denselben Vater haben. Und dass ich seit Jahren meine Familie im Fleisch nicht mehr gesehen habe und meine Schwester nicht mehr gesehen habe, weil ich mich für Christus entschieden habe. Wir haben weder Kontakt gehabt, telefonisch noch. And I love you because I choose Christ. Und ich liebe es, weil ich mich bewusst gegen meine Familie im Fleisch gestellt habe und mich für Christus entschieden habe. Et un de mes enfants m'a demandé comment je suis apparentée avec ma sœur. J'ai expliqué que nous avons les mêmes parents, la même mère et le même père. Et j'ai été capable, à travers la puissance du Saint-Esprit, à rejeter la chair et à choisir Jésus-Christ. You know, my joy, the joy in my heart, helped me to know how Jesus rejoiced when he said no to his mother. Die Freude, die ich im Herzen habe, die lässt mich erkennen, was für eine Freude Christus wohl gehabt hat. The so-called mother, Mary. Als er Nein zu seiner Mutter gesagt hat im Fleisch. Et la joie que j'ai dans mon cœur, ça me montre la joie que Jésus-Christ avait quand il avait dit, il a dit non à sa mère charnelle. There's joy choosing Christ. Und es gibt Freude, wenn man sich für Christus entscheidet. Ça donne la joie quand tu choisis Jésus. There's joy that no man can understand, that you yourself cannot even understand it. Und das ist eine Freude, die der Mensch nicht verstehen kann, die du selbst nicht verstehen kannst. Et c'est une joie que le Saint-Esprit que l'homme ne peut pas comprendre et que toi-même tu peux même pas comprendre. Praise the Lord. Alleluia. Again, the elder unto the elect lady and her children whom I love in the truth. And not I only, but also all they that have known the truth. For the truth's sake, you can see how he is repeating the truth. Mm-hmm. The truth, the truth, the truth. Mm-hmm. It's all about the truth. And the truth, Christ is the truth. Mm-hmm. John 14, verse 6. Mm-hmm. Wir sehen, dass es hier nur um die Wahrheit geht, um die Wahrheit allein, und sehr die Wahrheit betont. Und wir wissen, dass Christus allein diese Wahrheit ist. On peut voir comment Jean parle toujours de la vérité. Il répète toujours qu'il s'agit seulement de la vérité. Que cette vérité, c'est Jésus-Christ. He said, for the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us forever. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. Grace be with you, mercy and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth. And in love. Verse 4. I rejoice greatly that I found in my children walking in truth. What gives me joy is when you choose Christ. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Und das gibt auch mir Freude, wenn ihr euch für Christus entscheidet. Et puis Jean dit, j'ai été fort à réjouir de trouver des enfants qui marchent dans la vérité. Ça me donne aussi la joie quand je vois que vous choisissez Jésus-Christ. And what makes me sad is when you reject Christ. Und was mich traurig macht, ist, wenn ihr Christus wieder sagt. Et ce qui me fait triste, c'est quand vous abandonnez Jésus-Christ. Just like John here. Genauso wie es bei Johannes ist. Comme c'est avec Jean. He said, I rejoice greatly that I found of my children walking in truth. As we have received a commandment from the Father. Praise the Lord. Hallelujah. Also, John, 3 John 3. 3 John, sorry. 3 John 1, verse 3 and 4. Look at it also. Wir lesen 3. Johannes. 3 John, just one chapter also. 3 and 4. 3 und 4. 3 John 1, verset 4. 3 et 4. Here he's saying that heaven rejoices over our choice. 3 John 1. Verse 3 and 4. Mm-hmm. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee. Mm-hmm. Can you see it? It's all about Christ. I don't want to hear anything about house, car. Mm-hmm. You know, the truth. Mm-hmm. How you labor to believe Christ. Mm-hmm. That's what gives me joy and nothing else. Und wir sehen auch hier, dass es nur um die Wahrheit geht, dass es nur um Christus geht. Und das erfreut mich ebenfalls. Denn ich möchte nicht von irgendwelchen materiellen Dingen hören, nicht von irgendwelchen Autos oder irgendwelchen Errungenschaften. Ich möchte nur, dass es euch um der Wahrheit geht. Ich möchte nur hören, wie sehr ihr um der Wahrheit willen kämpft, dass ihr Christus glauben wollt. Und das ist das, was mir Freude bringt. Je me réjouis toujours quand je vois que vous marchez dans la vérité, que vous. Je me réjouis quand je vois que vous travaillez de croire à Jésus-Christ et pas quand vous avez des voitures, des maisons, mais des choses matérialistes, c'est pas important. Praise the Lord. Hallelujah. Remember the Macedonians and Paul. Mm-hmm. Paul said they first gave themselves before the gift. Mm-hmm. It's Christ before, you know, you surrender before anything. Mm-hmm. It's not you are giving things, then you are rejected, you refuse to surrender to Christ. Mm-hmm. You get out with your properties. Mm-hmm. Erinnert euch an Paulus und seine Beziehung zu den Mazedoniern. Die Leute aus dieser Stadt haben sich erst selbst Christus hingegeben und danach waren sie in der Lage, mit materiellen Dingen sozusagen beizusteuern. Und es geht darum, dass man Christus selber erstmal sich hingibt und erst dann mit seinen materiellen Dingen kommt und nicht andersrum. Denn wenn du erstmal mit materiellen Dingen kommst, mit Geld kommst, dann kannst du damit direkt auch wieder gehen. We don't have time to go there, please. Amen. I hope you know where it is. Et rappelez-vous, c'est aux Macédoniens, eux, par exemple, ils se sont d'abord soumis à Jésus-Christ et c'est après quand ils ont été là pour Paul à travers l'argent, par exemple, c'est pas que d'abord tu donnes l'argent ou bien des cadeaux ou bien, oui, des choses mondaines et où ils sont, c'est soumettre à Jésus-Christ. He said, for I rejoice greatly when the brethren came. Oh, daddy. You know, when somebody just say, look at how somebody surrendered to Christ, how you choose Christ, in spite of everything. Mm. Ah, daddy, I rejoice greatly. Mm. I can see heaven dancing samba and saying, praise the Lord. Mm. Christ, you did not, you know, Christ Jesus, you did not die in vain. Mm. Don't allow his death to be in vain, please. Mm. You're choosing the other side, meaning his death is in vain in your life. Und ich erfreue mich auch sehr, wenn ich zum Beispiel höre, dass unter den Kindern und unter den Geschwistern Menschen sich wahrhaftig für Christus entscheiden haben, ungeachtet dessen, wie schwierig die Entscheidung war. Aber die Tatsache, dass sie sich dennoch für Christus entscheiden konnten, das ist das, was mir Freude bereitet. Und lasst zu, dass eure Entscheidung auch wirklich immer für Christus ist und dass ihr Jesus nicht widersagt. Denn wenn ihr euch für die andere Seite entscheidet, nämlich fürs Fleisch, dann widersagt ihr damit Jesus Christus. Et moi, je me réjouis toujours quand je vois un enfant de Dieu qui choisit Jésus-Christ malgré, oui, des situations difficiles. Et je sais aussi qu'à travers de là, que le Saint-Esprit vient disant, oui, les cieux en général se réjouit aussi quand on choisit Jésus-Christ. He said the truth. I rejoice over the truth that is in thee. Even as thou walkest in the truth. Now you can see, the truth is just all over you. Mm-hmm. Amen. Then verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. That is a living church. Mm-hmm. That is a living pastor. Mm-hmm. That's a living child of Christ. Mm-hmm. That's a living brethren. A soul that have been renewed. Mm-hmm. I allow Christ to occupy everywhere. Amen. In Vers 4 lesen wir, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das ist nur möglich in einer lebendigen Gemeinde, mit einer lebendigen Seele, eine lebendige Entscheidung fürs Leben, dass man sich entscheidet. Und lasst zu, dass diese Entscheidung immer bei euch für Christus ist. Dans verset 4, Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et puis c'est quand tu choisis Jésus-Christ, c'est quand tu renouvelles tes pensées, quand tu te soumets à Jésus-Christ, quand tu obéis à la vérité. C'est là où le Saint-Esprit et les cieux, ils ont la joie. La joie. You see what John said gave him, was always giving him joy. That they walk in the truth. It means if they reject the truth, he is always sad. Und wir sehen hier, dass das, was Johannes Freude bringt, ist, dass sie in der Wahrheit wandeln. Und dadurch erkennen wir auch, dass wenn sie nicht in der Wahrheit wandeln, wenn sie der Wahrheit widersagen und im Fleisch wandeln, das ist das, was Johannes traurig macht. Et Jean nous dit qu'il se réjouit quand il voit que ses frères et sœurs obéissent à la vérité. Et puis au contraire aussi, quand si ses frères et sœurs n'obéissent pas à la vérité, ça les rend aussi tristes. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9 of second. Verse 9. Go to verse 9 of 2 John. Zurück zu 2. Johannes und diesmal Vers 9. 2 John. Maintenant 2 Jean. Very close to where we are now. 1, verset 9. Amen. 2 John. 1, verse 9. Talks about Christ's doctrine. Und die Lehre des Christus. Il s'agit de la doctrine du Christ. Whosoever transgresses and abided not in the doctrine of Christ, hath not God. You see something there. Christ have his doctrine, which is to obey him, his voice. Mm-hmm. And if you are not obeying his voice, he said you have not God. Mm-hmm. He that abided in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Amen. But he that abided not in the doctrine of Christ hath not God. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. So you prove your salvation. Prüfe deine Errettung, denn hier steht, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und in der Lehre des Christus zu bleiben, heißt ebenfalls, sein Wort zu gehorchen und zu glauben. Und wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Das heißt, prüfe deine Errettung. Bist du wirklich in der Lehre des Christus oder nicht? Verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc ça montre que tu dois vraiment examiner oui, ton cœur, tu dois te juger toi-même si tu appartiens vraiment à le Christ ou pas. You know, he is telling us that if your soul is not safe, you are not even safe. Und anhand dieser Verse erkennen wir, dass wenn deine Seele nicht errettet ist, dann bist auch du nicht errettet. Et à travers ces versions, ça montre, on peut savoir que si ton âme n'est pas sauvée, même toi-même tu n'es pas aussi sauvé. No wonder Jesus said, "You shall know the truth." Und kein Wunder, and the truth is your freedom. Und kein shall know me. Until you know me, you are not even safe. It's not just praying the prayer. You must know me. Und kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir wissen, dass Christus die Wahrheit ist. Das heißt, es geht darum, Christus zu erkennen. Ohne ihn zu erkennen, werden wir nicht errettet sein. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit que c'est seulement la vérité où il peut vous délivrer ou bien vous rendre libre. Parce que sans la vérité, tu ne peux jamais être libre. Remember what Christ called salvation. He said, John 17, verse 3, salvation is to know him. Erinnert euch an to know das, Christ. That is salvation. Erinnert euch an das, was Jesus Errettung nennt. In Johannes 17 lesen wir, dass das Leben, was das Leben ist, ihn zu erkennen, dass das ewige Leben ist, ihn zu erkennen und daran dadurch haben wir Errettung. Et dans Jean 17, Jésus-Christ nous explique la signification du salut. C'est donc la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Christ's doctrine is the truth. And without the truth, you don't know, you don't have Christ. Die Lehre von Christus ist die Wahrheit. Und ohne die Wahrheit haben wir Christus nicht. La doctrine de Christ, c'est la vérité. Et sans la vérité, nous n'avons pas de Christ. We preach and preach and preach. To you. Wir predigen und predigen zu dir. Et on prêche on, toujours à toi. And we know that there is no amount of preaching that can change your decision. Und wir wissen, because you never see Christ but yourself. Und wir wissen, dass es keine Anzahl an Predigten gibt, die dein Herz verändern kann, weil du bereits eine Entscheidung getroffen hast gegen Christus. Et on sait n'importe comment on prêche. On essaie à prêcher à toi, on sait que ça ne peut rien changer parce que toi-même tu as pris la décision de ne pas obéir à Jésus-Christ. But we still preach to you. Aber wir predigen dennoch zu dir. Mais on continue toujours à prêcher à toi. It is an evidence against you. Denn es ist ein Beweis gegen dich. Parce que c'est une évidence contre toi. At the end you will not say I don't know, I did not know. Denn am Ende wirst du, wirst du nicht sagen können, ich habe es nicht gewusst oder ich habe nicht gehört. Et à la fin, tu peux pas dire que je ne savais pas ou je n'ai pas écouté. Our message here to you is evidence against you. Die Botschaft hier John für dich 12. Go to ist John der Beweis 12. Gegen dich. Et notre message ici, c'est une évidence contre toi. You don't have any excuse. It is an evidence against you. That's what Jesus said in John 12. Wir lesen Johannes 12. On va lire Jean 12. Praise the Lord. Amen. Amen. John 12, verse 44 to the end. Johannes 12, ab Vers 44. Jean 12, verset 44 jusqu'à la fin. Verse 44. Are we there, please? Mm-hmm. It's like Jesus cried. He cried. Do you see that? Hier steht, Jesus aber rief und sprach. Amen. Verse 44. Jesus cried. He cried, but he did not reject his father. Er schrie auf, aber er hat seinen Vater nicht verleugnet. Verset 44 m'a écrit que Jésus-Christ il criait mais n'a pas rejeté son père. He cried, but he did not ignore him. Er schrie auf, aber er hat seinen Vater nicht ignoriert. People share crocodile tears and disobey Christ. Denn Leute weinen und lassen Tränen fließen, aber und verweigern dabei Jesus Christus. Les gens pleurent et puis ils crient, mais quand leurs larmes coulent, ils rejettent aussi le. I hate that evil tears. I hate it. Und diese bösartigen Tränen hasse ich. Je déteste cette larme. The tears I love is the tears that you are sharing. In spite of the tears, you are obeying Christ. You keep on choosing Him. Die Tränen, die ich liebe, sind die Tränen, die fließen, und ungeachtet dessen ist man dennoch in der Lage, sich für Christus zu entscheiden. Et larmes que j'aime, c'est larmes qui coulent bien malgré oui quand tu continues à choisir Jésus Christ. He said, Jesus cried and said, He that believe on me, believe not on me, but on him that sent me. You see that? Amen. He cried, but he never separated himself from his father. Er schrie auf. There was no separation. He never ignored him, never rejected him. Jesus schrie auf, aber er hat sich nicht von seinem Vater getrennt. Er hat ihn weder verleugnet, noch hat er sich gegen ihn gewandt. Jesus Christ, quand il criait ou bien il pleurait, il a continué toujours à choisir Jésus Christ, n'a pas abandonné son père. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And he that seeth me, seeth him that sent me. I am come a light unto the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Verse 47. And if any man hear my words, and believe not, I judge him not. Praise the Lord. Hallelujah. We don't judge anyone. We are not here to judge you. We are here to tell you the truth. Mm-hmm. Amen. For I came not to judge the world, but to save the world. He that rejects me and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the message. The message here is your judge. Nun, Vers 48 sehen wir, dass die Botschaft, das Wort Gottes, das ist, was dich richten wird. Et verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Donc ça montre que le message ici est un juge. We never speak in vain. Wir sprechen niemals umsonst. On ne parle jamais en vain. The message is not coming out in vain. Die Botschaft, die hier ausgesprochen wird, wird nicht umsonst ausgesprochen. Le message qu'on parle ici, c'est pas en vain. It either bring you to Christ or it will judge you at the end. Sie wird dich entweder zu Christus führen oder sie wird dich am Ende richten. Soit ça va t'amener au Christ ou ça va te juger à la fin. He said, the same shall judge he in the last day. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Verse 49. For I have not spoken of myself. The message is not coming from the flesh. Mm-hmm. What he preached here is not coming from man. Mm-hmm. Und auch die Botschaft hier, die kommt nicht aus dem Fleisch. Das ist nicht just von like Menschen. Jesus said here. Hier ist genauso wie Jesus in Vers 49 sagt, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet. So reden auch wir in der Botschaft nicht von uns selbst. Mm-hmm. Und du hast savoir que quand on prêche ici, on parle, on dit quelque chose, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient toujours de Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Et à travers nos paroles, à la fin, tu vas être jugé. He said, but the Father which sent me, he gave me a commandment. What I should say and what I should speak. Praise the Lord. Hallelujah. I did not send myself, he sent me. Praise the Lord. Hallelujah. As the Father sent Jesus. And that is how Jesus Christ sent you and me. Amen. Amen. So wie der Vater Christus gesandt hat, so sendet Christus auch uns, als, um seine Botschaft zu verkünden. Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et comme le Père a envoyé Jésus-Christ, c'est comme ça que nous avons aussi aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 50. And I know that his commandment is life everlasting. Amen. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Praise the Lord. So also is the message we preach here. It's coming from the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Und auch die Botschaft, die wir hier predigen, die kommt vom Herrn und die reden wir so, wie der Herr es uns gesagt hat. Et même le message qu'on prêche ici, ça vient de l'Éternel, ou qu'on prêche selon le Saint-Esprit. We just read that Christ, that Jesus cried. Wir haben gelesen, dass Jesus aufschrie. Et on vient de lire que Jésus-Christ criait. This is the true cry, and not fake. Das ist ein wahres Aufschreien und kein falsches Aufschreien. Et ça, c'est le vrai cri, et pas un cri falsifié. Unlike some of us today. Nicht so wie andere von uns pas heutzutage. Oui, les autres ici aujourd'hui. Amen. Amen. You cry at your Satan. Und sie schreien auf und entscheiden what sich am Ende für cry. Den Satan. Das ist ein bösartiges Aufschreien. Tu pleures, tu cries et tu choisis le Christ. C'est mauvais, c'est un cri mauvais. Our message here is the light. Die Botschaft hier ist das Licht. Le message ici c'est la lumière. Just like Jesus said here. Genauso wie Jesus es gesagt hat. La même façon comme Jésus-Christ l'a dit. Verse 46. I have come as the light into the world. Praise the Lord. Vers 46. And that's why obeying the message is very important. Look at it. I am come as a light into the world, because the message is Christ. Christ is the message. That whosoever believeth on me should not abide in darkness. Once you are after the message, you are in the light. Vers 46 lesen wir, because the message is Christ. In Vers 46 lesen wir, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und das Licht ist die Botschaft des Christus selbst. Das heißt, jeder, der hier hinkommt und die Botschaft annimmt, der ist im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc ça montre aussi que Jésus-Christ est la lumière et notre message est aussi la lumière parce que notre message est Jésus-Christ. Amen. You know, verse 47 of John 12. We just read it. Jesus said he was not here to judge anyone personally, but to save. In Vers 47 haben wir gelesen, dass Jesus gesagt hat, dass er nicht hier ist, um die Menschen zu richten, also persönlich zu richten, sondern um die Welt zu retten. Et verset 47 nous montre que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. So also we here in gym. Here in gym. Und auch hier, Grace Idausa Ministry, und auch hier in gym. Amen. G-I-M. Amen. That's gym. Amen. So also we here in gym. Und auch hier in der Gemeinde. Praise the Lord. Amen. Amen. We are not here to, you know, we are not here personally to judge anyone. To reveal the truth. Wir sind nicht hier, um jemanden persönlich zu richten, sondern um die Wahrheit zu offenbaren. Et même ici dans cette église, nous sommes pas ici pour juger les gens, mais pour révéler la vérité. Amen. Personally, we are not here to judge you, but our message will always be your judge. Wir sind nicht hier, um jemanden persönlich zu richten, aber die Botschaft von Christus wird dein Richter sein. Personnellement, nous sommes pas ici pour te juger, mais notre message va te juger. We are here to save you. Wir sind hier, um dich zu retten. Nous sommes ici pour te sauver. The Christ message that we always preach here, we judge you at the end. Aber die Botschaft, as you keep on rejecting it. Aber die Botschaft von Christus, die hier gepredigt wird, sie wird dich am Ende richten. Mais le message du Christ que tu continues à rejeter à la fin, ça va te juger. Again, personally, Jim is not here to judge you, but to save you. Die Gemeinde ist nicht hier, um dich persönlich zu richten, sondern sie ist hier, um dich zu retten. Et personnellement, l'Église n'est pas là pour te juger, mais pour te sauver, pour t'aider. Amen. We are here to reveal the truth. Wir sind hier, um die Wahrheit zu offenbaren. Nous sommes ici pour révéler la vérité. Will you hate Jim because he revealed the truth? Wirst du die Gemeinde hassen, weil sie die Wahrheit offenbart? Est-ce que tu vas détester l'église parce que ça te révèle la vérité? But our message here, we always do his job. Und unsere Botschaft wird immer seine Arbeit vollbringen. Mais le message ici va toujours faire son travail. Amen. You pray that your problems solve. Und du betest, dass deine Probleme gelöst werden. Tu pries que tes problèmes soient résolus. Your pain or whatever you desire. Oder dass dein Schmerz weggeht oder dass das, was du dir wünschst, in Erfüllung geht. Que tes douleurs quittent ou bien que tes désirs, se réalisent. But your heart is far from him. Aber dein Herz ist weit weg von Christus. Mais ton cœur est loin de Christ. You wonder why the problem is still there. Und du wunderst dich, warum die Probleme immer noch da sind. Et tu t'étonnes pourquoi tu as toujours des problèmes. In spite of the whole church praying for you. Obwohl die ganze Gemeinde für dich betet. Malgré que toute l'église prie pour toi. We will close with 3 John. 3 John. Go back to 3 John. Wir lesen 3. Johannes. Praise the Lord. 3 Jean. 3 John. John. Verse 2. 3. Johannes, Vers 2. Just tell John. Well, let me say 1 verse 2. It's only one chapter. Amen. Mm-hmm. He said, beloved, I wish above all things. Are we there, please? Mm-hmm. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. Everything work physically according to your soul. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Das heißt, alles, deine Gesundheit, dein Wohlergehen, alles von außen wird deine Seele reflektieren. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. Donc ça montre que ton âme, ça va, ta santé va toujours représenter ton âme. All manifestation of Christ's victory in your life is according to how your soul prospers. Dass sich die ganzen, dass der ganze Sieg von Christus, all die Dinge, die Christus dir zugesprochen hat, dass sich das manifestiert in deinem Leben, hängt von deiner Seele ab. Donc, oui, ta bonté, ta santé, tout ça dépend de ton âme. For things to work, for you to rejoice and they are on the outside and your people seeing it. Because people want to see it. Are you getting it? For you yourself to enjoy it, the life of Christ. The life of Christ is full of enjoyment and not of and not it's not full, there's nothing pain there. But for you to enjoy it, your soul have a lot to do. Damit du das Leben von Christus wahrhaftig genießt, denn das Leben von Christus ist da, um es zu genießen und das andere von außen es auch sogar sehen können, weil sie sollen es sehen. Es hängt alles von deiner Seele ab. Donc pour que tu bénéficies tout dépend de ta relation avec Jésus-Christ. Donc, tu peux seulement bénéficier de la vie du Christ si ton âme est en bonne santé. Et puis tout ça, ça dépend toujours de ta relation à Jésus-Christ. You pray for your son, you pray for your daughter, you pray for husband, wife, or whoever to be healed. Until your soul prospereth, nothing work. That's what the Lord said. Solange es deiner Seele nicht wohl ergeht, kannst du oft beten für deine Tochter, für deinen Sohn, für deinen Ehemann, dass sie gesund werden. Aber es geht darum, dass deine Seele muss durch Christus Wohlergehen haben, sonst wird sich nichts ändern. Et si ton âme ne prospère pas, là, ce n'est pas important combien de temps tu pries pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, si tu n'obéis pas à Jésus-Christ, si tu ne prospères pas à ton âme. You prosper and live in good health as your soul prospereth. Please repent and choose Christ. Dir wird es nur Wohlergehen und Gesundheit in Christus geben, wenn du deine Seele in Christus auch erneuerst und so wird es deiner Seele auch wohlergehen. Und wir sollten alle bitte Buße tun. Tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Repent and return to Christ. Repentance means return to Christ. Tu Buße und kehre bitte zu Christus zurück, denn das ist, was Buße bedeutet. Repentance is not about don't lie, don't steal. It's about return to Christ. Bei der Buße geht es nicht darum, dass du nicht stiehlst oder nicht lügst. Es geht darum, dass du zu Christus umkehrst. Et dans la repentance, il s'agit pas, oui, que tu ne pêches pas, que tu ne mentes pas, ou bien que tu ne voles pas, mais que tu reviens à Jésus Christ. Because if you return to Him, you will not even remember to lie, to steal. Mm-hmm. You will hate it. Denn wenn du zu Christus those evil, because they are darkness. Darkness and light cannot work together. Mm-hmm. Denn wenn du zu Christus umkehrst, dann wirst du überhaupt gar nicht in der Lage sein, diese ganzen Sachen zu tun, zu lügen, zu stehlen, weil es Dunkelheit ist. Und Dunkelheit und Licht können nicht gemeinsam wandeln. Et quand tu reviens à Jésus-Christ et tu as une relation avec Jésus-Christ, tu ne vas pas être capable, ou tu vas pas toi-même détester de mentir, de voler, parce que tout ça c'est le ténèbre, parce que le ténèbre et la lumière ne marchent pas ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. So please, that is where we stop today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.